Kapitel 15. Rainer hatte sein Handy ausgeschalten. Seit fast einer Stunde riefen ihn etwa alle 5 Minuten irgendwelche Männer an, die stinksauer auf ihn waren, weil er Sophia in eine Einrichtung gebracht hatte, die ihr helfen sollte. Er hatte den ganzen Samstag damit verbracht, mit dem Tetrapoden zu sprechen und war froh, dass sie sich helfen lassen wollte. Er hatte über sein Handy Caroline die Situation erklärt und sie hatte ihm gesagt, er solle sich in Ruhe um alles kümmern. Ihr Treffen würde sie einfach verschieben. Er war froh, dass sie es verstand, auch wenn er aus ihren Worten die Enttäuschung lesen konnte. Ihm ging es kaum anders, aber Sophie ging jetzt vor. Er hatte den Jungs erzählt, was passiert war. Sie waren noch am Abend bei ihm gewesen und er hatte Hans, Johann und Mike alles gesagt, was letzte Woche passiert war und wie Sophie reagiert hatte. Mike schien irgendwie schockiert und als Rainer fertig war, sagte er: Verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich ihr nichts gesagt. Rainer schaute ihn an. Ihr muss Rainer jetzt nicht was sagen? Weiß ich nicht, ist das Rainer? Würde ich sagen. Du hast dir gesagt, was los ist? Mick sah schuldbewusst zu Johann und Hans. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Johann hüstelte leicht, als ob er sowas immer geahnt hatte. Wie auch immer, jedenfalls kann ihr nun geholfen werden, sagte er, und sie verfielen in Schweigen. Nach einer Weile meinte Rainer: Ich weiß einfach nicht, warum sie mir das nie gesagt hat. Oder mehr noch, wen sie mich so sehr geliebt, warum sie mein Werben die letzten Jahre ignoriert oder sogar als lächerlich abgetan hatte. Er seufzte erschöpft. Es schien keiner eine Antwort zu wissen. Daraufhin waren die Jungs gegangen und er war alleine zurückgeblieben. Er wusste nicht, was er von all dem halten sollte. Sein Leben war normalerweise sehr einfach. Er hatte seine Arbeit, seine Freunde und gelegentlich mal Ausflüge in die Disco oder in den Urlaub. In der letzten Woche war sein Leben unendlich komplizierter geworden. Er saß genau wie letzte Woche, nur mit einem Shirt am Rechner und saß vor einem leeren Schreibprogramm. Sein Kopf war ad und er konnte nichts klar greifen. Nach etwa einer Stunde, in der er den leeren Bildschirm angestarrt hatte, rief er seinen Verleger auf dessen Privatnummer an und meinte, er würde sich einen Monat Auszeit nehmen, um klare Gedanken fassen zu können. Der schien überrascht und sagte, ob was passiert sei. Er erzählte ihm kurz die humane Version des Ganzen, dass eine alte Freundin in eine psychiatrische Einrichtung gekommen war, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte und dass er selbst in der vergangenen Woche viel durchgemacht hatte. Dabei ließ er natürlich die Sexgeschichten aus. Der Mann meinte, dass es kein Problem sei, sein letztes Werk habe gute Chancen, ein Bestseller zu werden und anscheinend sind auch viele schon vorbestellt. Rainer musste unwillig doch grinsen. Er hatte sich im Lauf der letzten Jahre doch eine kleine Fangemeinde zulegen können. Sowas war bei einem Schriftsteller meistens der beste Weg, von einem Bestseller-Roman zu schreiben. Sie verabschiedeten sich und Rainer legte das Handy auf den Tisch. Er starrte wieder auf den leeren Bildschirm. Dann schloss er das Programm und stand auf. Es war gerade mal 13 Uhr. Er beschloss noch etwas in den Pool zu gehen und als er gerade einen Badetusch aus dem Schrank nehmen wollte, fiel eine Badehose raus. Er bückte sich, um sie aufzuheben und ihm wurde klar, dass er keine Hose trug. Er hatte sich die letzten Wochen so daran gewöhnt, am Sonntag am PC zu sitzen und zu schreiben und wegen der Hitze meistens eine Hose, dass er es gar nicht bemerkt hatte. Er erwartete heute niemanden, aber irgendwie war ihm die Lust, auf nackt im Pool zu liegen, vergangen. Er nahm die Badehose und sein Badetuch und ging in den Garten. Er zog die Hose an, bevor er aus dem Haus ging und als er gerade die Treppe runterlief, ging das Hoftor auf. Ein schwarzes Auto fuhr in den Hof, das er nicht kannte. Es parkte neben seinem Auto und ein junges Mädchen stieg aus. Er brauchte nicht darüber nachzudenken, wer sie war. Er hatte sie inzwischen so oft im Traum gesehen, dass er ihre Gesichtszüge fast auswendig kannte. Sie stand neben dem Auto, als das Tor zuging, schaute sie darauf, als fürchte sie, sie sei jetzt hier mit ihm eingeschlossen. Er ging auf sie zu, doch sie sah ihn ängstlich an. Ihm wurde klar, dass er ja nur eine Badehose trug. Er blieb stehen. Kann ich dir irgendwie helfen? Das Mädchen sah ihn schüchtern an, sagte aber nichts. Als er auf sie zukam, wurde sie rot. Er blieb stehen und wartete auf eine Antwort. Das Mädchen schien erstarrt zu sein. Er lächelte sie freundlich an und winkte sie in den Garten. Er selbst holte aus der Garege eine Kühlbox und aus dem Kühlschrank und der Gefriertruhe was zu trinken und Eis. Er hob sie hoch und als er die Garsche hinter sich schloss, war das Mädchen verschwunden. Er ging in den Garten, wo das Mädchen zögernd stand. Sie sah sich um und bemerkte nicht, wie er auf sie zukam. Als er an ihr vorbeiging, erschrak sie so, dass sie ihr Gleichgewicht verlor und hingefallen wäre, wenn er sie nicht im letzten Monet aufgefangen hätte. Sie wurde so rot, wie er es nie gesehen hatte, und er lächelte. Er half ihr, sich hinzustellen und stellte die Kühlbox an ihren Platz. Dann öffnete er den Schirm. Er überlegte kurz. »Wollen wir uns lieber an den Tisch da setzen?« Er deutete auf die Biergarnitur neben dem Pool. Er saß da nur selten, weil es meistens wegen der Hecke im Schatten lag und ein kühler Wind wehre. Aber bei dem Mädchen war es wohl besser, wen er nicht zu sehr aufheizte. Sie nickte und ging darauf zu. Er schlich Oss den Schirm und nahm die Kühlbox. Dann stellte er sie neben den Tisch und setzte sich dem Mädchen gegenüber, die um den Tisch herumgegangen war und nun mit dem Rücken zur Hacke saß. Offenbar hatte sie Angst. Er könnte sich neben sie setzen und sie vielleicht eicht wieder berühren. Er nahm sich ein Wasser aus der Box und bot ihr eines an. Als sie es ihm abnahm, berührten sich ihre Fingerspitzen und ihm war kurz, als würde sein ganzer Körper statisch aufgeladen. Was war das? Sie schien ähnlich zu empfinden. Schweigend saßen sie da und als er schon glaubte, sie würde nichts mehr sagen, fragte sie: »Geht es dir?« Er sah sie fassungslos an. Dann lachte er. »Was?« Sie klang kühl und beleidigt. Als er sich wieder etwas gefangen hatte, sagte er: »Naja, du sprichst erst gar nicht, dann sprichst du und fragst mich, wie es mir geht, als ob wir uns seit Jahren kennen würden.« Sie lächelte etwas unsicher. »Entschuldige, wen ich frage, aber du bist den Umgang mit Männern nicht so gewohnt, was?« Sie sah ihn an, als hätte er sie nicht alle. »Natürlich bin ich das. Ich bin in einem Haus mit drei Männern aufgewachsen.« Er lächelte. »In einem Haus mit einem Mann aufzuwachsen heißt nicht, dass du den Umgang mit Männern gewohnt bist. Wenn du jemanden dein ganzes Leben kennst, nimmst du ihn viel unbewusster als Mann oder Frau wahr, als vielmehr als Menschen, den du eben kennst.« Sie schien nicht zu wissen, was sie darauf sagen sollte, und verfiel wieder in Schweigen. Lächelnd stand er auf und zog die Hose aus, bevor er in den Pool stieg. Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass das Mädchen ihm mit großen Augen ansah, als sei er wahnsinnig geworden. Plötzlich wurde ihm klar, was er gemacht hatte, und er ging in die Hocke, damit dein Glied nicht aus dem Wasser schaute. Er wurde rot. »Entschuldige, das war eine unbewusste Aktion. Ich bin das gewohnt, aber ich habe kurz vergessen, dass du mich nicht kennst.« Warum zur Hölle erklärte er sich diesem Mädchen, und weshalb verdammt war ihm das so peinlich? Er hatte sich doch sonst nicht dafür geschämt, wen er nackt war. Sicher, als er das erste Mal in die Sauna ging, war es ihm unangenehm, aber das verging schnell und seither hatte er sich nie geschämt, auch wenn die Situation letzte Woche mit Caroline auch etwas einschüchternd war. Das Mädchen schien plötzlich entschlossen und stand auf. Sie zog sich ebenfalls aus und drehte sich um. Was machst du denn da?« »Dreh dich um.« Er zögerte und als sie ihn erneut aufforderte, drehte er sich langsam um, aber mit geschlossenen Augen. »Schau mich an.« Was zur Hölle ging hier ab? Erst brachte I kein Wort raus und jetzt machte sie sowas. Er öffnete die Augen und sie stand mit rotem Gesicht völlig nackt da. Die eine Hand über die Brust, die andere auf ihren Schambereich. Sie zögerte, dann schien sie wild entschlossen, nahm die Hand von ihrem Schoß und ihren Arm von den Brüsten und zeigte sich ihm so, wie sie war. Sie ging auf ihn zu und reichte ihm die Hand, damit er ihr ins Wasser helfen konnte. Als sich ihre Hände berührten, spürte er erneut, wie ihn alles durchzuckte, und sein Schwanz reagierte so schnell, dass er es nicht für möglich gehalten hatte. Das Mädchen hob ein Bein über den Rand und er sah einen Teil ihrer rosa Haut unter dem Schamhaar. Als sie seinen Blick bemerkte, stieß sie einen leisen Schrei aus und entriss ihm ihre Hand. Das war ein Fehler. Sie hatte den Beckenboden noch nicht erreicht, und da sie kleiner war, als er kiepte, sie nach vor über ein Bein im Wasser eines Ausen. Der Backenrand hab nach, und da sie bereits mit ihrem Körper auf seiner Seite war, kiepte sie ins Wasser. Er reagierte, ohne es zu merken, packte sie an der Hüfte und legte einen Arm auf sie, sodass sie auf ihn fiel. Ihr einer Arm war zwischen ihnen und streifte seinen Schwanz, als er sie auffing. Sie stöhnte, als ihre Brüste sich gegen seinen Körper drückten. Sie waren weich und fühlten sich schön an. So hielt er sie einen Moment fest. Dann legte er eine Hand an ihren Hintern und hob sie gar in den Pool. Sie war erstaunlich leicht. Sie stöhnte leise auf, als sie seine Berührung spürte und vor ihm stand. Sie sah zwischen sich und seinen Schwanz, berührte sie am Bauch. Sie war fast einen Kopf kleiner als er. Könntest du deine Hände vor meinen Hintern nehmen? Ihre Stimme war leise und trotz des Zitterns und der Unsicherheit unglaublich bedrohlich. Er zögerte keine Sekunde. Sie ließ ein leises Seufzen hören, als er sie losließ, und als er ein Stück zurücktreten wollte, damit er sie nicht mehr berührte, hielt sie ihn am Arm fest. Was genau hast du mit mir angestellt? Er zögerte unsicher, was sie meinte. Ich habe gar nichts gemacht. Sie schüttelte den Kopf. Irgendwas musst du gemacht haben. Ich wäre wohl kaum nackt zu dir ins Wasser gestiegen oder hätte zugelassen, dass du mich berührst. Sie schaute ihn erst in die Augen, und als sie sprach, dann senkte sie den Blick und fuhr fort. Schon gar nicht damit. Damit? Was glaubte das Mädchen? Etwa er hätte sie irgendwie dazu gezwungen, sich auszuziehen, zu ihm ins Wasser zu steigen, dabe alles zu zeigen, was sie hatte, und anschließend noch auf ihn zu fallen, weil sie sich plötzlich dafür schämte, was sie aus freien Stücken gemacht hatte? Wenn es dich so stört, dass dich mein Schwanz berührt? Sie zuckte bei dem Wort zusammen. Dann lass mich los. Sie ließ ihn nicht los, und nach einem Moment schüttelte sie den Kopf. Es macht mir nichts aus, dass er mich berührt. Es fühlt sich schön an. Bei diesen Worten zuckte er, und sie quietschte. Was hat er denn? Rainer fing an zu lachen. Sie war so überrascht und schien zu glauben, sein Schwanz habe ein Eigenleben, dass er nicht anders konnte. Er lachte und lachte, bis ihm alles wehtat. Das Mädchen sah ihn ängstlich an, als fürchte sie, er könne sie jeden Moment bespringen. Langsam beruhigte er sich wieder und legte eine Hand selbstbewusst auf ihren Hintern. Er spürte, wie seine Handflecke brannte, als er sie berührte. Sie gab ein erstes icktes Geräusch von sich, das er nicht verstand. Der drückte sie enger an sich, sodass er ihre Brüste spürte und sein Schwanz zwischen ihnen eng eingeklemmt war. Sie stöhnte bei der Berührung sanft auf, und als er sie so hielt, ließ er bewusst seinen Schwanz zucken, sodass sie die Berührung zwischen ihren engen Körpern spürte. Sie gab ein leises Quietschen von sich. Er lächelte und hob sie am Kontern hoch, sodass sie spürte, wie sein Schwanz an ihrem Bauch herabrutschte, und als ihre Hüfte in die Beine überging, spürte sie, wie sein Glied ihre Venus streifte. Sie stöhnte leise, und er drückte sie noch etwas fester an sich, sodass nun ihr Bauch an seinem war und sein Schwanz genau unter ihrer Scheide. Sie legte die Arme um ihn und flüsterte: Sei bitte zärtlich, ich bin noch Jungfrau. Einen Schreck und setzte sie wieder ab. Sie sah ihn flehend an. Was ist los? Er war geschockt. War das denn ernst? Sie schaute beschämt zur Seite, sagte aber nichts. Er legte den Arm um sie und führte sie am Beckenrand entlang. Da war es etwas seichter und man konnte sich gut hinsetzen. Sie setzten sich nebeneinander. Er hatte immer noch den Arm um sie und streichelte mit der Hand ihren Po. Sie schaute ihn an und fragte sich, ob sie schon mal geküsst worden war. Sie saßen eine ganze Stunde schweigend nebeneinander. Sie sahen einander einfach nur an und keiner sagte etwas. Das Gefühl, wen er sie berührte, fing an, sich natürlich anzufühlen, als seien sie immer schon so zusammen gewesen. Plötzlich bewegte sie sich, setzte sich mit dem Gesicht zu ihm auf seinen Schoß und sah ihn durchdringend an. Er spürte, wie sein Glied wieder zu wachsen begann. Sie sah ihn so durchdringend an, dass er sich mehr als nur nackt fühlte. Es war, als blickte sie direkt in seine Seele, und er schaute wiederum in ihre. Es war mehr als bloße Erregung, was sie verband. Aber noch konnte er nicht sagen, was es war. Sein Glied stieß gegen sie, aber sie saß so, dass er nicht in sie eindringen konnte. Sie lächelte ihn so süß an, als sie ihn spürte, dass er fast glaubte, nur dieses Lächeln würde reichen, um ihn zum Ende zu bringen. Sie nahm seine Hände, die an ihrer Hüfte waren, und führte sie über ihnen hinter zum Rücken, nach oben und für, bis sie direkt über ihren Brüsten waren. Er küsste sie und sie erwiderte den Kuss. Es war fast, als bewegen sich ihre Körper wie von selbst. Sie hob sich ein Stück und veränderte so ihre Position. Er spürte sein Glied über ihre Scheide wandern. Beide stöhnten, und nach einem Moment, in dem sie beide regungslos waren, drang er in sie ein. Sie legte die Arme um seinen Hals und küsste ihn, während er spürte, wie eng sie war. Ihm wurde in diesem Moment bewusst, dass dieses wunderschöne junge Mädchen ihn auserwählt hatte, der erste Mann zu sein, der sie spüren durfte. Er war kaum in sie eingedrungen, da spürte er, dass er nicht weiter konnte. Sie stöhnte und packte seine Schultern. Er löste seine Hände von ihrer Brust, legte sie links und rechts an ihre Hüfte. »Bist du dir wirklich sicher?« Sie sah ihn an und presste ihre Lippen auf seine, und er spürte, wie sie versuchte, sich weiter für ihn zu öffnen. Er hallt ihr ein, wenig löste seine Lippen kurz von ihr. »Das wird wehtun. Halt dich an mir fest. Ich hoffe, du weißt, was für ein Geschenk du mir machen willst.« Atemlos sagte sie. »Das weiß ich, aber ich hoffe, du weißt es zu würdigen.« Als sich ihre Lippen wieder berührten, schob er sich ganz in sie, und als ihre Jungfräulichkeit der Frauwerdung wich, riss sie die Augen auf und versuchte zu schreien. Doch da ihre Lippen noch aufeinander waren, wurde nur ein gedämpfter Schrei Daruas. Sie krallte ihre Hände in seine Schultern. Er bewegte sich nicht. Er wollte ihr Zeit geben, sich an das Gefühl, sein Glied in ihr zu gewöhnen. Sie löste ihre Lippen von seinen und ihr Oberkörper sackte auf ihn. Sie atmete schwer. Er legte seine Arme um sie und genoss das Gefühl von ihr. Sie war so eng, aber sie fühlte sich wie für ihn gemacht an. Nach einer Weile flüsterte er, »Ich werde jetzt anfangen, mich zu bewegen, okay?« Sie holte scharf Luft, aber er spürte, wie sie nickte. Er atmete tief ihren Geruch ein und begann vorsichtig, sich aus ihrer Zurück zu ziehen. Sie stöhnte an seinem Hals, als sie sich zusammenzog, wo er sie verlassen hatte. Als er ein Stück herausgeglitten war, schon er sich wieder in sie, und ihr Stöhnen wurde lauter. Es erregte ihn, wie intensiv er sie wahrnahm und wie sehr sie es erregte, ihn in sich zu spüren. Es war nicht vergleichbar mit Julia oder mit Caroline und selbst Sophie, die ihn ja einen Tag vorher so brutal verführen wollte. Es fühlte sich an, als habe diese junge Frau nur auf ihn gewartet und als habe er sie so lange gesucht und nun gefunden. Er wollte es vorsichtig machen, um sie nicht weiter zu verletzen, aber sie wurde schon kurz, nachdem er angefangen hatte, sich zu bewegen, unruhig. Sie bewegte ihr Becken, als wollte sie ihn anspornen, schneller zu werden. Er hatte eine Vermutung, warum. Sie schien sich langsam einem Höhepunkt zu nähern. Er lächelte. Er blieb beharrlich, langsam, allerdings stützte er sie mit der Hand an ihrer Seite etwas so, dass sie sich leichter aufrichten konnte. Sie sah ihn in die Augen. Es lag etwas Flehendes darin. Sie schien nicht zu wissen, was mit ihr los war. Sie wusste nur, dass sie es schneller wollte.